hast du alles, was du brauchst. Drogen, Sex, von der Bitch, diese Party ist ein Muss, auch für dich, das ist der Sound, den du brauchst. Selbst danach sagst du, wow, was für eine Nacht, wieder mal, richtig ein, drauf gemacht. Bis um 8, wir treffen uns in der Stadt, alles klar, ja, so mal ganz komm vorbei. Er sagt, wo, ich sag Party, Wodka hoch und Bunny swingt und auf dem Klo. Er sagt, okay, bis nachher, seid ihr noch wach, wollt ihr noch mehr? Das ist die Party, hier geht's ab. Lasst uns feiern, denn heute geht es richtig ab. Wir machen ein drauf, wir bleiben wach die ganze Nacht. Also lasst uns feiern, denn heute geht es richtig ab. Wir machen ein drauf, die ganze Nacht bleiben wir wach. Wir lassen eine Party steigen, heute gibt es keine Feinde. Zum Haus bist du ganz allein, komm vorbei und übertreib. Das bleibt für die Ewigkeit und so soll es immer bleiben. Gläser hoch, wir stoßen an. Was du hast, nur mit Drogen mach ich das. Wir sind drauf und ich glaub, ich werd deine Frau verhauen. Ganz oben in dem Raum fängt die Bitch an zu saugen. Sowas hat sich mir gefallen. Heute werden die Kroppen knallen und du hörst es überall. Wir haben den Überstyle, ich bin immer riesengeil. Fick die Bitch und die schreit und der Wodka oh schmeckt dir, bis ich die Beherrschung verliere. Lasst uns feiern, denn heute geht es richtig ab. Wir machen ein drauf, wir bleiben wach die ganze Nacht. Also lasst uns feiern, denn heute geht es richtig ab. Wir machen ein drauf, die ganze Nacht bleiben wir wach.